kannte sie nicht, doch sie las in seinem Gesicht, stell keine Fragen, ich will nicht sagen. Und sie fragte nicht, wer er war, sie erkannte wohl die Gefahr, doch er gefiel ihr, oh er gefiel ihr. Dann nahm er seine Gitarre und sang nur für sie allein. Er sang seine Liebeslieder bis tief in die Nacht hinein. Und den Klang seiner Gitarre konnte sie nicht widerstehen. Draußen dämmerte der Morgen. Wie im Flug verging ihr die Zeit und sie fühlte sich wie befreit. Er war die Liebe, die große Liebe. Eines Tages sagte sie dann, bleib für immer davon nun an. Du bist mein Alles, mein Ein und Alles. Ja,